Deutschlandfunk. Kommentar. Die Mehrheit der Abgeordneten im Londoner Unterhaus ist gegen einen Brexit ohne ein Abkommen mit der EU. Die Parlamentarier haben für Änderungen an dem bestehenden Deal gestimmt, die Premierministerin May mit Brüssel aushandeln soll. Dort lehnt man Neuverhandlungen allerdings ab. Unser Korrespondent in London, Friedbert Meurer, kommentiert. Wenn man einmal zurückschaut, welcher Tag den absoluten Tiefpunkt der Brexit-Saga bildete, dann hat der 29. Januar gestern gute Chancen, ganz vorne zu landen. Der gestrige Tag war ein Tag voll der Heuchelei und Unehrlichkeiten. Ein Tiefpunkt in der Geschichte des britischen Unterhauses. Eine Mehrheit ist gegen einen No-Deal, weigerte sich aber gleichzeitig dafür, die Instrumente bereitzustellen. Die Abgeordneten lehnten überhaupt alle Anträge ab, die ihnen mehr Mitspracherechte gegeben hätten. Sie haben schlicht gekniffen. Die Parlamentarier setzten vielfach ihr Pokerface auf, statt zu sagen und abzustimmen, wie und was sie ehrlich denken. Auch viele Brexiteers haben nicht wirklich vor, für den Vertrag mit der EU zu stimmen. Zu Recht hieß es gestern oft, die Abgeordneten votierten für etwas und kreuzten dabei heimlich die Finger hinter ihrem Rücken. Mit am meisten pokert aber auch Premierministerin Theresa May. Immer wieder hatte sie versichert, der Vertrag mit der EU könne nicht neu verhandelt werden, um dann gestern auf eine völlig andere Karte zu setzen. Der nächste, der ein Pokerface aufzieht, ist Labour-Chef Jeremy Corbyn. Er wollte mit Theresa May nur dann reden, wenn sie den No-Deal ausschließt. Jetzt genügt Corbyn ein folgenloser Antrag im Parlament, es doch bitte nicht zum Äußersten kommen zu lassen. Beim Treffen von Corbyn und May will man lieber nicht dabei gewesen sein. Sie werden sich kaum etwas zu sagen haben. Und doch wird es auf diese beiden entscheidend ankommen. May wird, wenn auch noch nicht in 2 Wochen, dann aber im März mit einem Zugeständnis der EU aus Brüssel zurückkommen, das aber den Brexiteers auf keinen Fall ausreichen wird. Dann braucht May 30, 40 oder noch mehr Stimmen von Labour, um ihren Vertrag über die Ziellinie zu bringen. Corbyn will genau wie May auch den Brexit über die Bühne bringen. Irgendwann müssen sie dafür die Karten auf den Tisch legen. Aber am 18. Februar wird Theresa May auf keinen Fall schon eine Mehrheit für ihren Vertrag bekommen, weil die EU bis dahin nicht einlenken wird. Noch sind die Manöver im Unterhaus zu undurchschaubar. Die Uhr muss noch weiter ticken, bis die Beteiligten Farbe bekennen müssen. Bis dahin wird Game of Chicken gespielt, ein oft benutztes Wort gestern. Wer ist der Angsthase? Der Tag wird kommen, an dem das Unterhaus seine taktischen Manöver und Spielchen einstellen muss. Es könnte dann in letzter Minute hochdramatisch eine Einigung geben. Ganz sicher kann man da aber nicht sein.